Good morning, people. Guten Morgen, Leute. Hope you're all doing well. Ich hoffe, es geht euch allen gut. I hope you are doing well, Danielle. Ich hoffe, es geht dir gut, Daniel. Be up so early. Nachdem du so früh aufgestanden bist. Now he doesn't live anymore in my house. Ja, jetzt lebt er nicht mehr in meinem Haus. And he lives in my house, you know, he can get up 5 minutes before the live. Als er in meinem Haus lebte, konnte er 5 Minuten vor dem Live aufstehen. Now he has to arrive 5 minutes before the live. Jetzt muss er 5 Minuten vor dem Live ankommen. Clayton said, why does he move out, Dad? Clayton hat zu mir gesagt, warum sieht er aus, Papa? We can give Anna and him a bedroom downstairs. Wir können Anna und ihm ein Schlafzimmer unten geben. I said, well, talk to Dr. Dunn about it, not to me. Ich sagte, tja, darüber musst du mit Daniel reden, nicht mit mir. Guys like my T-shirt. Leute, mögt ihr mein T-Shirt? There is no lack of love. What lacks is to love. Es gibt keinen Mangel an Liebe. Was mangelt, ist zu Indeed, lieben. isn't it? Das stimmt nicht wahr? All right, let's start. People are coming in. Okay, fangen wir an. Die Leute kommen schon rein. All right, I this morning in my time with Jesus, I started to go back to John chapter 6. Heute Morgen in meiner Zeit mit Jesus ging ich wieder zurück zu Johannes 6. Which is a chapter I know very well. I'm very, very familiar with. Es ist ein Kapitel, das ich sehr gut kenne. Es ist mir sehr, sehr vertraut. Studied verse by verse over and over and over again. Ich habe es immer und immer wieder Vers für Vers studiert. And again, like I've already told you in the past, Und nochmal, wie ich euch schon früher mal gesagt habe, Jesus is confusing and confronting all the time in the gospel. Jesus ist in den Evangelien ständig sehr verwirrend und konfrontierend. You know that Jesus it fits your version of Jesus. You don't find him in the Bible. Dieser Jesus, der mit deiner Version von Jesus übereinstimmt, den findest du nicht in der Bibel. If you want to experience Jesus, you've got to fit him, not make him fit you. Wenn du Jesus erleben willst, musst du dich ihm anpassen, nicht er dir. You know, it doesn't matter what Jesus you like. Es spielt keine Rolle, welchen Jesus du magst. You really think he worries about that? Denkst du wirklich, dass er sich darum kümmert? No, if you truly want to experience everything about Jesus, you have to fit in to him and who he is and what he says. Nein, wenn du Jesus wirklich erleben willst, musst du dich dem anpassen, wer er ist und was er sagt. So look, in John chapter 6, the whole story starts like Jesus sees a crowd of people. Die ganze Geschichte in Johannes 6 beginnt damit, dass Jesus eine Menschenmenge sieht. And the whole crowd of people is hungry. They've been with him for a while. Und die ganze Menge ist hungrig, weil sie schon eine Weile bei ihm waren. And Jesus is testing already Philip's faith. Und Jesus hat bereits den Glauben von Philippus geprüft. He knows exactly what he's going to do, and yet he still pretends like he doesn't know. Er weiß genau, was er tun wird, und dennoch tut er so, als ob er es nicht wüsste. Isn't that interesting? Ist das nicht interessant? You would call that maybe dishonest or untruthful. Wir würden das vielleicht unecht oder unaufrichtig nennen. You know, if I would say, Daniel, how are we gonna do this thing tomorrow? And I've already decided what I'm gonna do. You would think, Renner, that's not really honest. Wenn ich sagen würde, Daniel, wie sollen wir das morgen tun, obwohl ich bereits beschlossen habe, was ich tun werde, dann würdest du denken, Reinhard, das ist nicht wirklich ehrlich. Yeah, then Daniel tries to figure out what to do with this. Ha ha ha! Before I ask you, I already decided what to do. Ha ha! Dann würde Daniel vertrauen, dass er überlegen kann, was wir tun, und ich sage, haha, bevor ich dich gefragt habe, habe ich schon entschieden, was wir tun. But Jesus did that. Aber Jesus hat das getan. Jesus literally said, Philip, where are we going to take food for so many people? And the Bible says he already knew where he would take the food from. Jesus sagte wörtlich, Philippus, wo sollen wir Essen für so viele Menschen kaufen? Und die Bibel sagt, er wusste bereits, woher er die Nahrung bekommen würde. But the Bible specifically says he did it to test Philip. Und die Bibel sagt, er tat dies, um Philippus zu prüfen. Let me ask a question. Ich möchte dir eine Frage stellen. Could it be that many times when Jesus is confusing to you, that he's actually on purpose testing you? Könnte es sein, dass oftmals, wenn Jesus verwirrend für dich ist, er dich in Wirklichkeit bewusst prüft? Could it be that Jesus is trying to show to you your own heart? Könnte es sein, dass Jesus versucht, dir dein eigenes Herz zu zeigen? Because that's what happened with Philip. You know, Philip, in his heart, he didn't believe the right things. Denn das ist mit Philippus passiert. Philippus glaubte in seinem Herzen nicht die richtigen Dinge. God doesn't test people in order to make them feel bad or in order to make them fail a test. Gott prüft Menschen nicht, damit sie sich schlecht fühlen oder damit sie beim Test durchfallen. No. Nein. He does it to show people their own heart condition. Er tut das, um den Menschen den Zustand ihres eigenen Herzens zu zeigen. Because you imagine if you never see the unbelief in your heart. Denn stell dir vor, du würdest nie den Unglauben in deinem eigenen Herzen sehen. It could completely destroy you. Es könnte dich komplett zerstören. That's not love. Das ist keine Liebe. So God, in his incredible love, he confronts the unbelief in our hearts by testing us. Deshalb konfrontiert Gott in seiner großen Liebe den Unglauben in unserem Herzen, indem er uns prüft. That's what he did to Philip. Das hat er mit Philippus gemacht. But look, aber schau. I want to focus on another part today that really gripped me this morning. Ich möchte mich auf einen anderen Teil fokussieren, der mich heute Morgen wirklich ergriffen hat. Jesus basically fed thousands of people by simply taking bread and fish and say, thank you, Father. Folgendes ist passiert. Jesus hat buchstäblich tausende Menschen ernährt, indem er den Fisch und das Brot nahm und Danke, Vater, sagte. And then there was lots left over. Und dann gab es jede Menge Reste. Now, put this into today's context. Nun stell dir das in der heutigen Zeit vor. Ich denke, manchmal verstehen wir Dinge nicht, weil wir sie nicht in den heutigen Kontext setzen. So, what would this mean today? Was würde das heute bedeuten? It was provision. Es war Versorgung. Sie hatten keine Autos, für die sie Sprit und Versicherung bezahlen mussten. Sie mussten nicht diese teuren Mieten oder Hypotheken bezahlen. Their provision was basically their daily bread. Ihre Versorgung war vor allem ihr tägliches Brot. Jesus comes and he brings supernatural provision, so much there's lots left over. Jesus kommt also und bringt übernatürlich Versorgung, dass jede Menge übrig bleibt. So you imagine. Kannst du dir das vorstellen? You're out there today listening to Jesus and he multiplies money. Du bist da draußen und hörst Jesus zu und er vermehrt Geld. So that everybody's bills can be completely paid. So dass die Rechnungen von allen komplett bezahlt werden können. There is a whole stack of money left over. Und es bleibt noch ein ganzer Stapel Geld über. Because the Bible says there were 12 big, huge baskets left over with bread. So there was a lot of leftover. Denn die Bibel sagt, dass 12 große Körbe mit Brot übrig waren. Es waren also viele Reste. So what did the people try to do? Was hatten die Leute also versucht zu tun? They wanted to grab that Jesus and make him king, and you can read this. Sie wollten diesen Jesus packen und zum König machen, und du kannst das lesen. You can read this in verse 21. Du kannst es lesen in Vers 16. They were relieved to take him in and no, sorry. In verse 16. So Jesus, knowing that they were about to take him and make him their king by force, he quickly left and he went to a mountainside alone. Weil Jesus wusste, dass sie ihn gleich ergreifen und mit Gewalt zu ihrem König machen würden, ging er schnell weg und stieg alleine den Berg hinauf. Well, I would do the same thing. Ich würde dasselbe machen. I mean, I would do both. Also, ich würde beides machen. I would try to make that guy king, but if I would be Jesus, I would also try to run away from the people. I would do both. Ich würde versuchen, diesen Typ zum König zu machen. Aber wenn ich Jesus wäre, würde ich versuchen, von den Leuten wegzukommen. Ich würde beides machen. Think about it. Denk darüber nach. The kings took money from the people. This king gave to the people. Die Könige nahmen den Menschen Geld. Dieser König gab den Leuten Geld. Now of course, when the guy gives you so much for free, I want this to be my rule, because all the others have taken from them. Natürlich, wenn dieser Kerl mir so viel umsonst gibt, möchte ich, dass dies mein Herrscher ist, denn all die anderen nahmen ihnen alles weg. You imagine this new president coming in and say, guys, no more taxes. I'm just taking and giving to everybody. Stell dir vor, da gibt es diesen neuen Präsident, der sagt, Leute, keine Steuern mehr, ich nehme es einfach und gebe es allen. Of course we want them to be the president. Natürlich wollen wir, dass er der Präsident ist. So Jesus just escaped. He just disappeared. Aber Jesus floh einfach, er verschwand einfach. Dann geht er auf den Berg und die Jünger warten auf ihn, aber er taucht nicht auf. They take a boat, they go to the other side. Sie nehmen ein Boot und fahren zur anderen Seite. And then Jesus comes along walking. Und dann kommt Jesus hinterhergelaufen. They freak out. Sie flippen aus. And he says, "Calm, calm, it's me." Und er sagt, seid ruhig, ich bin es. They took him into the boat. Sie holen ihn ins Boot. The moment he steps inside of the boat is already over 2 kilometers on the other side in an instant. Und in dem Moment, in dem er ins Boot tritt, ist das Boot bereits 2 Kilometer weiter am anderen Ufer, in einem Augenblick. Now, that's the guy I wanna live with. Das ist der Mann, mit dem ich leben will. Because now I save money for providing for myself and also money for transport. Denn nun spare ich Geld, um für mich zu sorgen und auch noch die Transportkosten. You know, traveling is very tiring. Weißt du, Reisen ist sehr ermüdend. I know, because I do it all the time. Ich weiß das, denn ich tue das ständig. But that kind of traveling would be really convenient. Aber diese Art des Reisens ist sehr komfortabel. Hey Jesus, I need to go to Switzerland. Bam, you are there. Just, oh, thank you. Hey Jesus, ich muss in die Schweiz reisen. Zack, du bist dort. Oh, danke. That's cool. Das ist cool. I'm hungry. Bam, it's all there. Ich bin hungrig. Zack, es steht da. A lot's left over. Und eine Menge bleibt übrig. Thank you, Jesus. Danke, Jesus. I need to go home to Brazil. Ich muss heim nach Brasilien gehen. Bam, and you are there. Zack, und du bist dort. No more traffic jams. Kein Stau mehr. No more stormy seas. Keine stürmische See mehr. I like that guy. Ich mag diesen Mann. Think about this. This is what actually happened. Denk mal, das ist tatsächlich passiert. So what happens? The people were trying to find Jesus. They're looking for him everywhere, but they couldn't find him. Die Leute versuchten, Jesus überall zu finden. Sie suchten ihn überall, aber sie konnten ihn nicht finden. Then they figured out, hang on, no boats, no disciples, no Jesus. I think he's gone to the other side. Dann dachten sie sich, halt mal, kein Boot, keine Jünger, kein Jesus. Ich denke, er ist auf die andere Seite gegangen. So they also get in the boat and they go to this other place. Also steigen sie auch ins Boot und fahren ans andere Ufer. All this is right there in John 6. Go ahead and read it. All das ist dort in Johannes 6 zu lesen. Look at verse 25. Schau dir Vers 25 an. I tell you, the more I see the true Jesus, the more I like him. Ich sage dir, je mehr ich den wahren Jesus sehe, desto mehr mag ich ihn. Not only love him, like him. Nicht nur lieben, ich mag ihn. The more I thought I figured out Jesus, the more I realized I haven't figured out anything about him. Je mehr ich dachte, dass ich Jesus verstanden habe, desto mehr erkenne ich, dass ich überhaupt nichts über ihn begriffen habe. That's why people who think they figured out Jesus, they kind of worry me a little bit. Deshalb machen mich Menschen, die denken, dass sie Jesus verstanden haben, ein bisschen besorgt. You know, they've got all the perfect theology. Sie haben all die richtige Theologie. Listen to me, here on earth, there is not a human prophet or Bible teacher who's got all the perfect theology. Hör mir zu, hier auf der Erde gibt es nicht einen menschlichen Propheten oder Bibellehrer, der all die perfekte Theologie hat. Let me explain what I mean by that. Lass mich dir erklären, was ich damit meine. Jesus is the perfect theology and you're not going to figure him out here on this earth. Jesus ist die perfekte Theologie und du wirst ihn hier auf dieser Erde nicht verstehen. Ich bin noch nicht einmal sicher, ob wir Jesus in dem Moment, wenn wir in den Himmel kommen, verstehen werden. We need an eternity to keep discovering his beauty and his incredible character and nature. Ich denke, dass wir eine Ewigkeit brauchen, um seine Schönheit, seinen unglaublichen Charakter und sein Wesen zu erkennen. So, there's something today in the Christian world that makes me a little anxious. Es gibt heute etwas in der christlichen Welt, das mich ein bisschen besorgt macht. People keep asking, Reinhard, how can I have intimacy with Jesus? And they want a formula. Die Leute fragen immer wieder, Reinhard, wie kann ich Intimität mit Jesus haben? Und sie wollen eine Formel. I'm going to say something that hopefully you will need to hear too. Amen. Let's do it. Ich werde jetzt etwas sagen, das du hoffentlich auch hören musst. Amen. Mach das. It's just like thinking that when you get the technical formula to figure out your why, that's how you figure out. It's not gonna work. Es ist so, wie wenn du denkst, dass du die technische Formel entdecken kannst, um deine Frau zu verstehen. Das wird aber nicht funktionieren. Figure that Anna, you will wake up the next morning and realize you haven't understood anything about her. In dem Moment, in dem du denkst, dass du Anna nun verstanden hast, wirst du am nächsten Morgen aufwachen und du wirst denken, dass du nichts über sie verstanden hast. She probably thinks the same thing about you. Und sie denkt wahrscheinlich dasselbe über dich. This is how relationships are. So sind Beziehungen einfach. So many people they surround it. Teach me how to have intimacy with Jesus and they want three steps of a technical formula. Forget it. So viele Menschen sagen, Reinhard, lehre mich, wie ich Intimität mit Jesus haben kann. Und sie wollen drei Schritte einer technischen Formel. Vergiss das. Okay. Vergiss es. You have to have a deep heart's desire to be with him every day. Du musst eine tiefe, tiefe Herzenssehnsucht haben, mit ihm jeden Tag zusammen zu sein. For the right reasons, not for the wrong reasons. Aus den richtigen Gründen, nicht aus den falschen Gründen. And that's what I want to talk about. Und darüber möchte ich sprechen. So look, also schau, verse 25. In Vers 25. They finally found him, they asked him, Teacher, how did you get here? Als sie ihn endlich fanden, fragten sie ihn, Lehrer, wie bist du hierher gekommen? Doesn't this sound like a clear question that needs a clear answer? Hört sich das nicht wie eine klare Frage an, die eine klare Antwort erfordert? Denise, you are healed. I commanded your kidney to work and your urinary tract to be perfect. Denise, du bist geheilt. Ich befehle deiner Niere zu funktionieren und deinem Harntrakt perfekt zu sein. It's done, it's yours. Es ist vollbracht, es gehört dir. Walk in the victory, my dear friend. Geh in diesem Sieg, meine liebe Freundin. So look. Also schau. Look at Jesus. Schau Jesus an. A very, very simple question. How did you get here? Eine ganz einfache Frage. Wie bist du hierher gekommen? Daniel, how did you get here? Daniel, wie bist du hierher gekommen? What does he need to respond to this answer? Wie muss er auf diese Frage antworten? Why, Reinhard, by car? Warum, Reinhard? Mit dem Auto. Drove the normal way I always drive. Ich bin den Weg gefahren, den ich immer fahre. But look at Jesus. Aber schau auf Jesus. Teacher, how did you get here? Lehrer, wie bist du hierher gekommen? Let me explain something to you. Lass mich dir etwas erklären. Jesus always looks at the heart behind the question. Not at the question. Jesus schaut immer auf das Herz hinter der Frage, nicht auf die Frage. Do you hear me? Hast du mich gehört? Because many of our questions seem one thing, but in reality they come from a different motive. Denn viele unserer Fragen scheinen ein Thema zu sein, aber sie haben ein anderes Motiv. Look at the reply of Jesus to a very simple question: How did you get? Schau auf die Antwort von Jesus auf diese sehr einfache Frage. Wie bist du hierher gekommen? Jesus is quite something, isn't it? Jesus ist schon ziemlich interessant, oder? Jesus replied, let me make this very clear. You came looking for me because I fed you by miracle, not because you believe in me. I mean, that's rude. I know. Very. Jesus antwortete, lasst mich ganz klar machen. Ihr habt nach mir gesucht, weil ich euch durch ein Wunder ernährt habe und nicht, weil ihr an mich glaubt. Das ist doch unhöflich, oder? Shouldn't Jesus have said, I went to the mountain, then I went onto the sea, walked across halfway, stepped in the boat and immediately was teletransported to here? Shouldn't he have said that? Hätte Jesus nicht sagen sollen, ich ging auf den Berg, dann ging ich über den See, in der Mitte stieg ich ins Boot und wurde sofort ans andere Ufer teleportiert. Hätte er das nicht sagen sollen? You see, Listen, learn this about Jesus. Lern das über Jesus. Jesus will never answer the question that comes out of your mouth. Jesus wird nie die Frage beantworten, die aus deinem Mund kommt. But he will always confront the motive of your question in your heart. Sondern er wird immer das Motiv deiner Frage im Herzen konfrontieren. Did you get it? Hast du das verstanden? Jesus will never answer the question that comes out of your mouth. Jesus wird nie die Frage beantworten, die aus deinem Mund kommt. He will confront the motive that is behind the question. Er wird das Motiv konfrontieren, das hinter der Frage ist. And I tell you why. Und ich sage dir warum. Because information is not going to make you experience everything that Jesus paid for you. Weil Information dir nicht helfen wird, um all das zu erleben, wofür Jesus bezahlt hat. No. Nein. Your only heart will make you able to experience everything that Jesus has for you. Dein eigenes Herz wird dich befähigen, alles zu erleben, was Jesus für dich hat. That's why Jesus is not really too worried if you have all the right information about him. Deshalb macht Jesus sich nicht allzu viele Sorgen darüber, ob du all die richtigen Informationen über ihn Listen, hast. You can have the best theology in the world. Hör zu, du kannst die beste Theologie in der Welt haben. You can have the greatest revelations. Du kannst die größten Offenbarungen haben. You can follow everybody on Instagram that is the best Bible teacher in the world. Du kannst jedem auf Instagram folgen, der beste Bibellehrer auf der Welt ist. That will never make you experience everything that Jesus paid for. Das wird dich nie dazu bringen, alles zu erleben, wofür Jesus für dich bezahlt hat. It will make you experience everything that Jesus paid for is your own heart. Das einzige, was dich alles erleben lässt, wofür Jesus für dich bezahlt hat, ist dein eigenes Herz. I'm going to give you three homeworks again today. Ich gebe dir heute wieder drei Hausaufgaben. The first homework is this. Die erste Hausaufgabe ist dies. Go and sit down quietly with a piece of paper. Setze dich ruhig hin mit einem Blatt Papier. And say, Lord, what are the questions that I've been asking you? Und sage, Herr, was sind die Fragen, die ich dir stelle? And then write them down. Und dann schreib sie auf. For instance, zum Beispiel. God, why have you not provided for me? Gott, warum hast du nicht für mich gesorgt? God, why is this and this happening? Gott, warum passiert dies und das? God, how do I resolve this and that problem? Whatever your main question to Jesus is. Gott, wie kann ich dieses oder jenes Problem lösen, was immer deine Hauptfrage an Jesus ist? So then you sit quietly with Jesus. Dann sitzt du still mit Jesus. And then you do this. Und dann machst du das. Holy Spirit, Heiliger Geist, show me my heart behind that question. Zeig mir mein Herz hinter dieser Frage. Even if it hurts and confronts me, please show me. Selbst wenn es weh tut und mich konfrontiert, bitte zeige es mir. I tell you why this is so important. Ich sage dir, warum das so wichtig ist. Because what is in your heart behind the question is so much more important than your actual question. Weil das, was in deinem Herzen hinter dieser Frage ist, so viel wichtiger ist als die eigentliche Frage. Aren't you glad that Jesus ignored the question? Bist du nicht froh, dass Jesus ihre Frage ignorierte and confronted the heart? Und ihr Herz konfrontierte? Because this is how we can learn things about Jesus and about life that's so important. Denn so können wir Dinge über Jesus und über das Leben lernen, die so wichtig sind. So, also schau. Jesus replied, let me make this very clear. You didn't look for me because, you know, you believe in me, but only because you had a miracle provision. Jesus antwortete, lasst mich das ganz klar machen. Ihr habt nicht nach mir gesucht, weil ihr an mich glaubt, sondern nur, weil ihr ein Wunder erlebt habt. Versorgung. Putting into your context, it means something like this. Wenn man es in deinen Kontext setzt, bedeutet es sowas wie: Are you after Jesus because you want to trust him, or are you after Jesus because he's going to fix your problem? Bist du hinter Jesus her, weil du ihm vertrauen willst, oder bist du hinter Jesus her, um deine Probleme zu lösen? Why are you after Jesus? Warum bist du hinter Jesus her? You see, he confronted directly. The only reason why you really want me is because you've just seen a beautiful miracle, and that's what you want. Siehst du, konfrontierte direkt. Der einzige Grund, warum ihr mich wirklich wollt, ist, weil ihr einfach ein schönes Wunder gesehen habt, und das ist, was ihr wollt. And he even said, and you don't believe in me. Und sagte sogar, und ihr glaubt nicht an mich. He literally said, you don't believe in me. All you want is one more miracle. Sagte buchstäblich, ihr glaubt nicht an mich. Alles, was ihr wollt, ist ein weiteres Wunder. You know, weißt du, this must have hurt him. Das muss ihn verletzt haben. You know, we just see Jesus confronting them, but it must have really hurt him. Wir sehen nur, dass Jesus sie konfrontierte, aber es muss ihm wirklich wehgetan haben. I think that we Christians hurt Jesus so much all the time. Ich denke, dass wir Christen Jesus immer wieder so sehr verletzen. And the beautiful thing is, he doesn't give up on us, but yet in his love, he will keep confronting our heart. Und das Wunderschöne ist, gibt uns nicht auf, sondern in seiner Liebe konfrontiert unsere Herzen. Can you imagine? He did the food and fish, the bread and fish multiplication, because he loved them, and then they didn't love him back, they just wanted more. Kannst du dir das vorstellen? Tat die Vermehrung von Brot und Fisch, weil sie liebte. Und dann liebten sie ihn nicht zurück, sie wollten einfach nur mehr. Jesus must have felt so used at that time. Jesus musste sich damals so benutzt gefühlt haben. It's like me giving everything I have to Daniel over and over and over again. Es ist, als wenn ich alles, was ich habe, Daniel geben würde, immer und immer wieder. And I disappear. Und dann verschwinde ich. And then Daniel keeps looking for me everywhere. Und dann sucht Daniel mich überall. Oh, finally, Reinhard, I found you. Oh, endlich habe ich dich gefunden, Reinhard. And I realize the only reason he wants me because he wants more money from me. Und dann realisiere ich, der einzige Grund, warum mich will, ist, dass mehr Geld von mir haben will. This is exactly what happened right here. Das ist genau das, was hier geschah. So what's your heart motive behind your question that you have for Jesus? It's a very important thing to figure out. Was ist also dein Herz hinter der Frage, die du an Jesus hast? Das ist eine sehr wichtige Sache, die du herausfinden musst. Or do you just want more stuff from him? Vertraust du ihm oder willst du einfach mehr Dinge von ihm? Willst du, dass eine weitere Krise für dich löst? Benutze ihn nicht. Let him use you. Lass ihn dich nutzen. Better way to do it. Das ist der bessere Weg. Look at verse 27. Schau dir Vers 27 an. I really like this. Mir gefällt das wirklich. So Jesus really knew in the hearts that what they wanted now is continual provision from Jesus. Jesus wusste also wirklich, was sie in ihrem Herzen wollten, ist weiterhin Versorgung durch Jesus. Now isn't it interesting that Jesus confronts the attitude that they want in continual provision? Ist das nicht interessant, dass Jesus die Einstellung konfrontiert und sagt, dass sie weiterhin Versorgung wollen? Yet in the very beginning, one of the first things that Jesus told people is, a father will continually provide for you. Und dennoch war es eines der ersten Dinge, die Jesus am Anfang zu den Menschen sagte, mein Vater wird euch ständig versorgen. I mean, Matthew 6, Jesus said, no worrying, the Father will always provide for you, everything is fine, provision belongs to you. In Matthäus 6 sagte Jesus, macht euch keine Sorgen mehr, der Vater wird euch immer versorgen, alles ist gut, Versorgung gehört euch. Now he proved it to them, he looked to heaven, the Father made the miracle, and now that's what they wanted. Nun hat es ihnen bewiesen, schaute zum Himmel, der Vater tat das Wunder und nun wollten sie das auch. Now he rebukes them for wanting what he said the Father wants them to have. Und jetzt tadelt sie, weil sie das wollen, was sagte, dass der Vater für sie will. is more confusing every time you read anything in the gospel. Er wird jedes Mal noch verwirrender, wenn du etwas in den Evangelien liest. It's more incredibly beautiful and you understand him better the more you learn to relate to him. Aber die Wahrheit ist, dass er auch immer fantastischer und herrlicher wird und du wirst ihn besser verstehen, je mehr du mit ihm in Beziehung trittst. Look at verse 27. Schau dir Vers 27 an. I think this is something he would say. Probably to 99% of all of his children today. Ich denke, das ist etwas, das er wahrscheinlich zu 99% seiner Kinder heute sagen würde. I think so. Das denke ich. Maybe I'm wrong. That's what I think. Vielleicht liege ich falsch, aber das denke ich. Why would you strive for food that is perishable and not passionate to seek the food of eternal life which never spoils? Warum strebt ihr nach Nahrung, die verderblich ist und sucht nicht leidenschaftlich die Nahrung des ewigen Lebens, die nie verdirbt? So, they were looking for provision. Sie suchten nach Versorgung. And Jesus is basically going, why would you even strive, even work for provision? Und Jesus sagte, warum strebt und arbeitet ihr überhaupt für Versorgung? Well, hang on. Jesus, are you telling us that we don't have to strive for provision, like just sit at home and say, Father, provide? Halt mal, Jesus, willst du uns damit sagen, dass wir gar nicht nach Versorgung streben sollen? Sollen wir einfach zu Hause sitzen und sagen, Vater, versorg mich? I actually have seen marriages destroyed like this. Ich habe sogar gesehen, wie Ehen so zerstört wurden. Lazy husbands used this verse to justify their sitting on their butts lazily. Weil faule Ehemänner dieses Wort verwendeten, um zu rechtfertigen, warum sie faul auf ihrem Hintern saßen. Bible says, don't strive for food. Die Bibel sagt, strebt nicht nach Nahrung. So I'm not working, I'm just trusting God. Deshalb arbeite ich nicht, ich vertraue einfach Gott. The wife finally says, I'm done with this. Und die Ehefrau sagt schließlich, mir reicht das. Bye-bye. Ciao. It's sad. Das ist traurig. And yet Jesus did say it. Und doch sagte Jesus das. Jesus said, why would you even strive for something so, it doesn't make sense to strive for material things. Jesus sagte, warum strebt ihr überhaupt nach so etwas? Es macht keinen Sinn, nach materiellen Dingen zu streben. Your passion needs to be the true food. Deine Leidenschaft muss die wahre Nahrung sein. They'll never spoil. Sie wird nie verderben. Look what he said. Schau, was er sagt. I, the Son of Man, am ready to give you what matters most. For God, the Father, has destined me for this purpose. Ich, der Menschensohn, bin bereit, euch das zu geben, was am wichtigsten ist, denn Gott, der Vater, hat mich zu diesem Zweck berufen. You know, when Jesus was talking about, I give you what matters most, he was talking about Zoe life. Als Jesus sagte, ich gebe euch das, was am wichtigsten ist, sprach er vom Zoe-Leben. Because in the context, then the word Zoe is used several times. Denn in diesem Kontext wird das Wort Zoe mehrere Male verwendet. Now, Zoe means eternal life, but it actually has another meaning. Zoe bedeutet ewiges Leben, aber es hat noch eine andere Bedeutung. Zoe means eternal life that has the quality of God's life and already starts now. Zoe-Leben bedeutet ewiges Leben, das die Qualität von Gottes Leben hat und das bereits jetzt beginnt. This is the incredible thing. Das ist das Fantastische. Zoe-Life is not when we go to heaven and Zoe-Life is not when we are here on earth. Zoe-Leben findet nicht statt, wenn wir in den Himmel gehen und das Zoe-Leben ist auch nicht hier auf der Erde. Zoe-Life starts here on earth and continues through all eternity. Das Zoe-Leben beginnt hier auf der Erde und geht in alle Ewigkeit weiter. That's clear from the original Greek. Das ist im griechischen Urtext eindeutig. So what Jesus is saying, what you need to strive is abundant life starting now and continue forever, never stop. Was Jesus sagte, ist also, wonach ihr streben müsst, ist überfließendes Leben, das jetzt beginnt, für immer weitergeht und nie aufhört. Now, this confused these people. Dies verwirrte diese Leute. So they are asking God another question. Sie stellten Jesus eine andere Frage. So, look what they now ask Jesus, another question. Schau, was sie Jesus nun fragten. Here in verse 28, they replied, so what should we do if we want to do God's work? Hier in Vers 28, sie antworteten, was sollen wir also tun, wenn wir Gottes Werk tun sollen? The whole conversation is getting really confusing. Das ganze Gespräch wird wirklich verwirrend. Stop striving for food. Hört auf, nach Nahrung zu streben. You have to strive for the real kind of life. Ihr müsst nach dem wahren Leben streben. Abundant life starting now and never ending. Überfließendes Leben, das jetzt beginnt und nie endet. But doesn't abundant life include provision, Jesus? Aber beinhaltet überfließendes Leben nicht auch Versorgung, Jesus? Stop striving for that. Hört auf, danach zu streben. Look what he said. Schau, was er dann sagt. Again, to the very clear question, what work do you want us to do? Wieder auf die sehr klare Frage, was möchtest du, dass wir tun? Jesus answered, the work you can do for God starts with believing the one who he has sent. Jesus antwortete, das Werk, das ihr für Gott tun könnt, beginnt damit, dass ihr an den einen glaubt, den er gesandt hat. So that's my second homework for you. Das ist also meine zweite Hausaufgabe für dich. Are you completely trusting in the one who the Father sent, which is Jesus? Vertraust du vollkommen in den einen, den der Vater sandte, und das ist Jesus? Look at all the work that you do. Schau dir all die Werke an, die du tust. Every single thing that you do. Jede einzelne Sache, die du tust. Above all of the work that you do, do you do the most important work, trusting Jesus? Neben all den Werken, die du tust, tust du das wichtigste Werk, Jesus zu vertrauen? Do you do that? Tust du das? You know, this is something that I had to confront myself and all of my team the last few days. Das ist etwas, womit ich mich selbst und mein ganzes Team in den letzten Tagen konfrontieren musste. We are faced right in this moment with a whole series of challenges. Wir stehen in diesem Moment vor einer ganzen Reihe von Herausforderungen. So here's what I told them. Also habe ich ihnen gesagt, guys, I understand that you're trying to find a solution for this, solution for that, but above everything else, do we really trust him? Leute, ich verstehe, dass wir versuchen, eine Lösung für dies und eine Lösung für das zu finden, aber über allem anderen vertrauen wir ihm wirklich? My friend, the number one work God has for you today is trust Jesus. Mein Freund, das allererste Werk, das Gott heute für dich hat, ist, Jesus zu vertrauen. Hier ist also meine zweite Hausaufgabe. Setz dich hin und schreibe alle Aufgaben auf, die du tun musst. Maybe there are challenges. Vielleicht gibt es Herausforderungen. Maybe there are big projects. Vielleicht gibt es große Projekte. Maybe they're opening another orphanage. Vielleicht öffnest du ein anderes Waisenhaus. Write down the work that you right now feel. This is my challenge. This is my work that I have. Schreib die Arbeit auf, die du gerade jetzt empfindest. Das ist meine Herausforderung. Das ist meine Aufgabe, die ich habe. And then ask this question. Und dann stell dir diese Frage. Do I do every single step of this work totally trusting in Jesus, or do I do it trusting in my own ability? Mache ich jeden einzelnen Schritt bei dieser Arbeit, indem ich vollkommen auf Jesus vertraue, oder vertraue ich dabei auf meine eigene Fähigkeit? Ask the Holy Spirit to show you your heart. Und dann bitte den Heiligen Geist, dir dein Herz zu zeigen. Listen to me, you can do all of the work of God and for God. If it's not done trusting him, it's not the work of God. Hör mir zu, du kannst sämtliche Werke von Gott und für Gott tun, aber wenn du sie nicht im Vertrauen auf Jesus tust, ist es nicht das Werk Gottes, es ist dein Werk. Because everything you have completed not trusting him is not his work. Denn alles, was du vollbringst, ohne auf ihn zu vertrauen, ist nicht sein Werk. How do we know that? Wie wissen wir das? Well, in John 15, verse 5, Jesus said, abide in me and I in you, and you will bring much fruit. In Johannes 15,5 sagt Jesus, bleibt in mir und ich in euch und ihr werdet viel Frucht bringen. And then what else? Und dann was noch? He says, without me you can do nothing. Er sagte, ohne mich könnt ihr nichts tun. So look, everything you've done not totally trusting Jesus is nothing in his eyes. Also schau, alles was du getan hast, ohne dabei Jesus voll zu vertrauen, ist nichts in seinen Augen. This morning I was sitting in my chair, I was saying, Jesus, okay, I'm going to trust you for every breath I take, every step I take. Heute Morgen saß ich in meinem Stuhl und sagte, okay, Jesus, ich werde dir für jeden Atemzug, den ich nehme, jeden Schritt, den ich gehe, vertrauen. I'm just going to do everything totally trusting you. That's the work of God. Ich werde alles tun, indem ich dir völlig vertraue. Das ist das Werk Gottes. Somebody wants to know if my heart book is available in English. It actually is, but only on Amazon. Jemand möchte wissen, ob mein Herzbuch auf Englisch verfügbar ist. Ja, das ist es, aber nur auf Amazon. So go to your country, go to Amazon and it should be there. Also geh in deinem Land auf Amazon und es sollte dort sein. If you look in it for in English in Brazil, Amazon they don't sell it for whatever reason we could not yet figure out. Wenn du es auf Englisch in Brasilien bei Amazon suchst, verkaufen sie es dort nicht. Aus welchem Grund konnten wir noch nicht herausfinden. Countries you can find all the books in many different languages on Amazon. Aber in allen anderen Ländern kannst du all meine Bücher in vielen verschiedenen Sprachen auf Amazon finden. So look, your second homework is pause your life today. Also schau, deine zweite Hausaufgabe ist, pausiere dein Leben heute. Look at all the work and say, am I doing all of this truly trusting him? Schau dir all die Werke an und frage, vertraue ich ihm dabei wirklich? Or do I do all this work? I know I'm serving God, so I'm gonna make it happen. Oder tue ich all diese Werke, damit ich nun Gott diene, also mache ich es. So look. Also schau. Jesus confronted already twice their unbelief. Jesus konfrontierte bereits zweimal ihren Unglauben. First he said, zuerst sagte er, that you know, you've come here for food, not because you believe in me. You don't even believe in me. Ihr seid wegen dem Essen hierher gekommen, nicht weil ihr an mich glaubt. Now he says again, if you really want to do my work, believe in me. Jetzt sagt er wieder, wenn ihr wirklich meine Werke tun wollt, glaubt an mich. Trust me. Vertraut mir einfach. Look what he says in verse 29, in verse 30. Schau, was er in Vers 30 sagt. They replied, show us a miracle so that we can see it and then we will believe in you. Sie sagten, zeig uns ein Wunder, damit wir es sehen können und dann werden wir an dich glauben. Then they say, Moses gave us manna in heaven, what are you going to give us? Und dann sagen sie, Moses hat uns Manna vom Himmel gegeben, was wirst du uns geben? Isn't this incredible if you don't truly trust Jesus, there's nothing but garbage coming out of our mouth. Ist das nicht unglaublich? Wenn wir Jesus nicht vollkommen vertrauen, dann kommt nichts als Müll aus unserem Mund heraus. Anybody who reads this with a little common sense will say, well, hang on, he's just showed you a miracle, he just gave you that yesterday. Jeder, der das mit nur ein bisschen Menschenverstand liest, wird sagen, halt mal, er hat euch doch gerade erst ein Wunder gezeigt, gestern. Yesterday he showed you a sign and a miracle you don't believe. Yeah. Today you say, if we would only see a sign and a miracle, we would believe. Und? Guys, there's something wrong with you. Gestern hat er euch ein Zeichen und ein Wunder gezeigt und ihr habt nicht geglaubt. Heute sagt ihr, wenn wir ein Zeichen und Wunder sehen würden, würden wir glauben. Leute, was stimmt mit euch nicht? Catch this key. Ergreift diesen Schlüssel. An unbelieving heart will always have an excuse why it doesn't believe. Ein ungläubiges Herz wird immer eine Entschuldigung haben, warum es nicht glaubt. Did you get it? Hast du das verstanden? An unbelieving heart will always have an excuse why it doesn't believe. Ein ungläubiges Herz wird immer eine Entschuldigung haben, warum es nicht glaubt. They said if we would see a sign and a miracle we would believe. But they did. Sie sagten, wenn wir ein Zeichen und Wunder sehen würden, würden wir glauben. Aber das hatten sie. And they didn't believe. Und sie hatten nicht geglaubt. Then comes the most offensive thing Jesus is saying in this entire chapter. Dann kommt die anstößigste Sache, die Jesus in diesem ganzen Kapitel sagte. From verse 35 on, he's telling them, hey, I'm the bread of life. Von Vers 35 an sagte er, hey, ich bin das Brot des Lebens. He said to me, if you come to me, you'll never be hungry. And he said to me, if you believe in me, you'll never be thirsty. Er sagte zu ihnen, wenn ihr zu mir kommt, werdet ihr nie hungrig sein. Glaubt an mich und ihr werdet nie durstig sein. Such a deep offense that even the disciples all left him apart from the 12. Und dann gibt er ihnen so einen tiefen Anstoß, dass ihn sogar die Jünger verließen, abgesehen von den 12. Look down to go all the way to verse 52. Geh ganz ans Ende bis zu Vers 52. These words of Jesus sparked an angry outburst among the Jews. Diese Worte von Jesus entfachten einen wütenden Ausbruch unter den Juden. They protested, saying, "Does this man expect us to eat his body?" Sie protestierten und sagten, erwartet dieser Mensch, dass wir seinen Körper essen? So they were angry and protested. You think that Jesus should calm them down now, wouldn't you? Sie waren also wütend und sie protestierten. Man würde meinen, dass Jesus sie nun beruhigt. Oder etwa nicht? Another question. Eine andere Frage. Did you see how interesting God responds to all of the questions? Siehst du, wie interessant Gott auf all die Fragen antwortete? If you are waiting for the answer that you want, you're probably never going to hear the voice of Jesus. Wenn du auf die Antwort wartest, die du haben möchtest, wirst du wahrscheinlich niemals die Stimme Jesu hören. Lot of people never hear Jesus because they're waiting for the answer they want. Viele Menschen hören Jesus niemals, weil sie auf die Antwort warten, die sie hören wollen. So they say he doesn't speak to me. Deshalb sagen sie, er spricht nicht zu mir. Well, he did, but he didn't tell you what you wanted to hear. Doch er tut das, aber er sagt dir nicht, was du hören willst. I'm right now preparing a mentoring about this. Gerade jetzt bereite ich ein Mentoring darüber vor. You know, Jesus is not going to say what you want to hear. Jesus is going to say what you need to hear. Jesus wird nicht sagen, was du hören willst. Jesus wird sagen, was du hören musst. The next question, and again, Jesus is not going to give them the answer they desire. Die nächste Frage, und wieder gibt Jesus ihnen nicht die Antwort, die sie verlangen. Now they are angry. Nun sind sie wütend. Here is their question. Und hier ist ihre Frage. Does this man expect us to eat his body? Erwartet dieser Mensch, dass wir seinen Körper essen? What's Jesus answering? Und was antwortet Jesus? Guys, sorry, this was all symbolic. Let me explain. Leute, sorry, das war alles symbolisch. Lasst mich das erklären. No. Nein. Look what Jesus responds. Schau, was Jesus antwortete. Listen to this eternal truth. Unless you eat the body of the Son of Man and drink his blood, you will not have eternal life. Bang, bam, bam, bam. Hört auf diese ewige Wahrheit. Wenn ihr nicht den Körper des Menschensohn esst und sein Blut trinkt, werdet ihr kein ewiges Leben haben. Now, It's gonna get worse, Daniel. Es wird noch schlimmer, Daniel. Are you ready? Bist du bereit? It's really gonna get worse. Ja, es wird wirklich noch schlimmer. Jesus did not say this to Brazilians, nor to Austrians, nor to Americans, nor to Germans, nor to Swiss. Jesus sagte das nicht zu Brasilianern, nicht zu Österreichern, nicht zu Amerikanern, nicht zu Deutschen, nicht zu Schweizern. He said that to Jews. Er sagte das zu Juden. To whom God forbid to drink blood. Denen Gott verboten hat, Blut zu trinken. Yeah. Sure. God in the law forbid the Jews to drink blood, and Jesus now told them they have to drink blood. Gott hat ihnen im Gesetz verboten, dass sie Blut trinken dürfen, und Jesus sagt ihnen nun, dass sie Blut trinken müssen. Also, God in the law forbid them to eat meat that is unclean. You imagine how bad it is to eat human meat. Außerdem hat Gott ihnen im Gesetz auch verboten, Fleisch zu essen, das unrein ist. Du kannst dir vorstellen, wie schlimm es ist, menschliches Fleisch zu essen. They couldn't even eat pork. Sie konnten noch nicht einmal Schwein essen. Now they have to eat human meat. Und nun sollen sie menschliches Fleisch essen. Immer wenn du denkst, es kann nicht schlimmer werden, findet Jesus einen Weg, um es schlimmer zu machen. There is something in your heart that still needs to be shocked and confronted. Jesus will find a way to do it. Wenn etwas in deinem Herzen ist, das immer noch schockiert und konfrontiert werden muss, wird Jesus einen Weg finden, um das zu tun. Und das habe ich so sehr lieben gelernt an Jesus. Ich sage dir, warum ich das so sehr lieben gelernt habe. Wir denken, wir haben eine Offenbarung und jetzt wird für den Rest unseres Lebens alles gut sein. Wir denken, wir haben den neuen Bund verstanden und nun werden wir einfach weiter segeln, bis Jesus zurückkommt. So we're not careful. Deshalb sind wir nicht achtsam. We allow all sorts of wrong beliefs, doubts and misunderstandings into our heart. Wir erlauben alle möglichen falschen Glaubenssätze, Zweifel und Missverständnisse in unserem Herzen. Now we have so many questions for Jesus. Jetzt haben wir so viele Fragen an Jesus. And Jesus said, the answer to your question is a confrontation of your own heart with your friend. Und Jesus sagt, die Antwort auf deine Fragen ist eine Konfrontation deines eigenen Herzens, mein Freund. And if you don't want to hear what he says, you're not going to hear him because he's not going to say what you want to hear. Und wenn du nicht hören willst, was er sagt, wirst du ihn nicht hören, denn er wird nicht sagen, was du hören möchtest. So look at this. Also schau. Jesus said, the only way to have true life is to completely take me in. Jesus sagt, die einzige Weise, um echtes Leben zu haben, ist, mich komplett in dich aufzunehmen. What happens if you eat meat? Was passiert, wenn du Fleisch isst? Look, I'm not a doctor, neither am I biologist. Ich bin kein Arzt und auch kein Biologe. But I paid a little bit of attention when I was a kid in school. Aber ich habe in der Schule ein bisschen aufgepasst, als ich ein Kind war. Meat goes in your mouth. Fleisch geht in deinen Mund hinein. It is chewed. Es wird gekaut. Mixes with saliva. Vermischt sich mit Speichel. Which is necessary for digestion. Der notwendig für die Verdauung ist. It goes down into your stomach. Es geht hinunter in deinen Magen. There it's mixed with certain acids. Dort wird es mit bestimmten Säuren vermischt. There now it is undergoing a chemical process, so it gets into all of your body. Und durchläuft einen chemischen Prozess, sodass es nun in deinen ganzen Körper geht. So whatever you eat, in the end, will be part of your entire body. Was immer du isst, wird am Ende Teil deines ganzen Körpers sein. So when Jesus is saying, guys, you have to eat and drink me, my blood and my body. Wenn Jesus sagt, Leute, ihr müsst mich essen und trinken, mein Blut und meinen Körper. Yes, Jesus is pointing to the new covenant, because in the new covenant he says, do this to remember me, my body and my blood. Ja, Jesus weist damit auf den neuen Bund hin, denn im neuen Bund sagt er, tut dies zu meinem Gedächtnis, mein Leib und mein Blut. But he's saying much more. Aber er sagt noch viel mehr. He's saying that even my new covenant is not going to affect you unless you internalize me. Er sagt, selbst mein neuer Bund wird dich nicht beeinflussen, es sei denn, du isst und verinnerlichst mich. So what does that mean in practice for you today? Was bedeutet das in der Praxis für dich heute? That's my third homework for you today. Und das ist meine dritte Hausaufgabe für dich heute. You have to say, Jesus, do I spend enough time chewing you? Du musst sagen, Jesus, verbringe ich genug Zeit damit, dich zu kauen? So how do I do this practically? Wie mache ich das praktisch? I meditate on him, the person of Jesus. Ich meditiere über ihn, die Person Jesus. I start to look at him and say, you're so beautiful, you're so amazing. Ich fange an, ihn anzuschauen und zu sagen, du bist wunderschön, du bist so fantastisch. In my heart, I connect with you and become totally one as I am already through your sacrifice. Nur tief in meinem Herz verbinde ich mich mit dir und werde völlig eins, wie ich bereits durch dein Opfer bin. See, after you've eaten meat, the meat goes into your whole system and it becomes part of you. Siehst du, nachdem du Fleisch gegessen hast, kommt es in dein ganzes System und es wird Teil von dir. So is Jesus a part of you in your day-to-day walk? Ist Jesus also ein Teil von dir in deinem alltäglichen Leben? Or are you gonna add him quickly when you're desperate and when you're hungry? Oder fügst du ihn schnell hinzu, wenn du verzweifelt und hungrig bist? Are you just gonna live your life today and when you are desperate you cry for him? Lebst du heute einfach dein Leben und wenn du verzweifelt bist, dann schreist du nach ihm? See, that was their problem. Das war ihr Problem. Show me one more miracle, show me one more miracle. I won't believe if you show me one more miracle. Don't live like that. Zeig mir noch ein Wunder, zeig mir noch ein Wunder. Ich werde glauben, wenn du mir noch ein Wunder zeigst. Lebe nicht so. Don't run after Jesus when you're hungry. Renn Jesus nicht hinterher, wenn du hungrig bist. Jesus said, you will never be hungry if you really learn to come to me and believe in me. Jesus sagte, du wirst niemals hungrig sein, wenn du wirklich lernst, zu mir zu kommen und an mich zu glauben. So think about this. Denk mal darüber nach. Most Christians wait until they get hungry to run for Jesus. Die meisten Christen warten, bis sie hungrig werden, um zu Jesus zu rennen. But those who have learned to live off Jesus never even get hungry. Aber diejenigen, die gelernt haben, von Jesus zu leben, werden gar nicht hungrig. You should never come to the place where you're hungry for Jesus because he's become part of your daily normal life. Deshalb solltest du nie an den Punkt kommen, an dem du Hunger nach Jesus hast, denn er muss Teil deines täglichen normalen Lebens sein. So, are you living a life? That's the third question I want you to ask yourself. Lebst du also ein Leben? Das ist die dritte Frage, die ich möchte, dass du dir stellst. Your life for every day, throughout the day, it's become your lifestyle. Jesus, you and me, we are one. Lebst du jeden Tag im Alltag ein Leben, in dem es dein Lebensstil geworden ist, zu sagen, Jesus, du und ich, wir sind eins. You're my peace. Du bist mein Frieden. You're my strength. Du bist meine Stärke. You're my life. Du bist mein Leben. Then you meditate in your heart what he truly is and he's part of you. Und dann meditierst du in deinem Herzen, was er wirklich ist und er ist Teil von dir. Is he part of you or are you just gonna run after him when you're hungry? Ist er Teil von dir oder rennst du ihm nur hinterher, wenn du hungrig bist? Ask this question and then write down and say, Jesus, I need to learn to be part of you and you part of me and not run after you when I'm hungry. Stell dir diese Frage und dann schreib auf, Jesus, ich muss lernen, Teil von dir zu sein und du sollst Teil von mir sein. Ich will dir nicht hinterherrennen, wenn ich hungrig bin. You know, this is so important. Das ist so wichtig. Jesus is going to keep answering your questions in a way that your heart is confronted, not to let your mind be savage. Jesus wird deine Fragen weiterhin auf eine Weise beantworten, dass dein Herz konfrontiert wird, nicht damit dein Denken zufriedengestellt wird. You know, I mean, Jesus finishes with this incredibly crazy statement. Jesus endet mit dieser unglaublichen, verrückten Aussage. When everybody leaves him. Als ihn alle verlassen. Because now he commanded them to do something that God himself forbid. Weil er ihnen nun etwas befiehlt, das Gott ihnen verboten hat. And he even said, that's what God wants. Und er sagte sogar, genau das will Gott. He's either making God a liar or he's blaspheming. These are the only two options. Damit macht er entweder Gott zu einem Lügner oder er ist ein Lästerer. Das sind die einzigen zwei Optionen. God says, don't eat certain meats and don't drink blood. Jesus said, that's the will of my father. So either he's lying or he's blaspheming God. Denk mal, Gott sagt, iss bestimmtes Fleisch nicht und trinke kein Blut, aber Jesus sagt, das ist der Wille meines Vaters. Das heißt, entweder er lügt oder er lästert Gott. And he blames God. He said, God told him to tell them that. Und er beschuldigt Gott dafür. Er sagte, dass Gott ihm gesagt hätte, ihnen das zu sagen. He even said, God sent him to do that. Er sagte sogar, Gott hat mich geschickt, um das zu tun. So look, also schau, when everybody leaves him, als alle ihn verlassen, he doesn't freak out and try to control his 12. Flippt er nicht aus und versucht seine 12 zu kontrollieren. Everybody let me, stay with me. Alle verlassen mich, bitte bleibt bei mir. You know what he says? Weißt du, was er sagte? Guys, you wanna go too? Leute, wollt ihr auch gehen? You wanna go? Wollt ihr gehen? Go. Dann geht. Then he finishes his whole thing with a last shocking statement. That's what I'm gonna finish with too. Und dann beendet er die ganze Sache mit einer letzten schockierenden Aussage und damit werde ich heute auch enden. It's such a beautiful, beautiful statement. Das ist eine so wunderschöne Aussage. Verse 70, then Jesus shocked them with these words. That's why I said the last shocking statement. Right. You already made them angry, you already made them frustrated, now you're shocked. Vers 70, Dann schockierte sie Jesus mit diesen Worten. Deshalb habe ich gesagt mit einer letzten schockierenden Aussage. Du hast sie bereits wütend gemacht, du hast sie frustriert. Nun schockierst du sie noch. What a beautiful Jesus. Ein lieber Jesus. He makes angry, he confuses, he confronts and he shocks. Was für ein herrlicher Jesus. Er macht wütend, er verwirrt, er konfrontiert und er schockiert. Which words did Jesus use to shock them? Welche Worte verwendete Jesus, um sie zu schockieren? I've handpicked you to be my 12. Ich habe euch handverlesen, um meine 12 zu sein. Knowing that one of you is the devil. Auch wenn ich wusste, dass einer von euch der Teufel ist. Why would Jesus handpick the devil to be his closest friend? Warum wollte Jesus den Teufel auswählen, um sein engster Freund zu sein? It's shocking, isn't it? Das ist schockierend, nicht wahr? I understand if Jesus would have said, I've handpicked you with 12, because I believe you were the 12th best guy. Ich würde verstehen, wenn Jesus gesagt hätte, ich habe euch handverlesen, um meine 12 zu sein, weil ich glaube, dass ihr die besten 12 Männer seid. Thank you for kind people to support us with that. Dank an die netten Personen, die uns mit Abzeichen unterstützen. Look. Schau. If Jesus would have said, I've handpicked you 12, because after praying and fasting, I understood you are my best and closest friends. Wenn Jesus gesagt hätte, ich habe euch auserwählt, weil ich nach Gebet und Fasten erkannt habe, dass ihr meine besten und engsten Freunde seid. Jesus handpicked the 12, knowing one of them is going to actually betray him. And he handpicked them with this knowledge. Jesus wählte die 12 bewusst handverlesen aus, obwohl er wusste, dass einer von ihnen ihn sogar betrügen würde. Er wählte ihn in diesem Wissen aus. Can I tell you something? Kann ich euch etwas sagen? The Peter who pulled his sword to stop Jesus from going to the cross, that's not the guy you want in your life. Der Petrus, der sein Schwert zog, um Jesus daran zu hindern, ans Kreuz zu gehen, ist nicht der Mann, den du in deinem Leben haben willst. You don't want friends who try to be nice to you, but yet keep you from your God-given destiny. Du möchtest keine Freunde, die versuchen, nett zu dir zu sein und dich dabei von deiner gottgegebenen Bestimmung abhalten. You see, Peter thought, I've got to take my sword, defend my beloved Jesus. But yeah. In reality, he tried to stop Jesus from fulfilling his destiny. Petrus dachte, ich werde mein Schwert ziehen und meinen geliebten Jesus verteidigen. Doch in Wirklichkeit versuchte er, Jesus davon abzuhalten, seine Bestimmung zu erfüllen. Most Christian leaders fire a Judas and hire 100 Peters. Die meisten christlichen Leiter feuern einen Judas und stellen hunderte Petrusse an. They hire all the people who will defend them, their reputation, their pain, their suffering. Sie stellen alle Menschen an, die sie verteidigen, ihren Ruf, ihren Schmerz, ihr Leiden. What good does that do? Was bringt das? You need the people around you who will help you fulfill your destiny, even if it hurts. Du brauchst die Menschen um dich herum, die dir helfen, deine Bestimmung zu erreichen, selbst wenn es weh tut. Let me say that again. Ich sage das nochmal. You need to surround yourself with people who help you fulfill your destiny, even though it hurts. Du musst dich mit Menschen umgeben, die dir helfen, deine Bestimmung zu erreichen, selbst wenn es weh tut. Because nobody will fulfill God's purpose without suffering tribulation. Denn niemand wird Gottes Bestimmung erfüllen, ohne Verfolgung zu erleiden. Jesus sagte, that this is part of the life of the kingdom. Dass dies Teil des Lebens im Reich Gottes ist. Deny yourself. Verleugne dich selbst. Give up your own selfish dreams. Gib deine eigenen egoistischen Träume auf. Your heart constantly confronted. Lass dein Herz ständig konfrontieren. So I much rather have people around me who seemingly hurt me, but actually catapult me into my destiny. Deshalb habe ich viel lieber Menschen um mich herum, die mich scheinbar verletzen, aber mich in meine Bestimmung katapultieren. Than people who seemingly are nice to me and protect me, but stop me from walking into my destiny. Als Menschen, die scheinbar nett zu mir sind und mich beschützen, aber mich daran hindern, in meiner Bestimmung zu gehen. Did you get it? Hast du das verstanden? So look. Also schau. Don't try to create yourself a Jesus that's going to fit into your life, your understanding, your little limited mindset. Versuch nicht, dir einen Jesus zu schaffen, der in dein Leben, dein Verständnis, dein kleines, begrenztes Denken passt. Don't do it. Mach das nicht. Say, Jesus, I surrender to you. Sage ich, Jesus, ich gebe mich dir hin. I surrender to your confrontation. Ich gebe mich deinen Konfrontationen hin. To the things that I misunderstand. Ich gebe mich den Dingen hin, die ich falsch verstehe. I surrender having constantly my heart confronted from the things that I didn't even see. Ich gebe mich hin, damit mein Herz ständig konfrontiert wird von den Dingen, die ich gar nicht erkenne. When I ask you a question, I want you to answer it according to what's in my heart, not just according to the obvious thing. Wenn ich dir eine Frage stelle, möchte ich, dass du sie gemäß dem beantwortest, was in meinem Herzen ist, nicht nur gemäß des Offensichtlichen. What would happen if we open our hearts to live with this kind of Jesus? Was würde passieren, wenn wir unsere Herzen öffnen würden, um mit diesem Jesus zu leben? I tell you, we would grow exponentially. Wir würden rasch ansteigend wachsen. We would be way more powerful. Wir wären viel kraftvoller. We would fulfill everything that God has for us. Und wir würden alles erfüllen, was Gott für uns hat. I'm sorry, but I'm really not sorry. Ich hätte fast gesagt, es tut mir leid, aber es tut mir wirklich nicht leid. I'm so stuck in the Gospels. Ich stecke so sehr in den Evangelien fest. I love the epistles that Paul wrote and taught and the other apostles too. Ich liebe die Briefe, die Paulus schrieb und lehrte und die anderen Apostel auch. But for a few years now, I've been so fascinated every day to discover a Jesus that I haven't even seen before. Aber seit ein paar Jahren bin ich nun schon so fasziniert, jeden Tag einen Jesus zu entdecken, den ich vorher noch gar nicht gesehen habe. And you know, the more I study his life carefully with an open heart, the more I discover the beauty of our Jesus. Und je mehr ich sein Leben sorgfältig und mit einem offenen Herzen studiere, desto mehr entdecke ich die Schönheit unseres Jesus. Let's not be like the disciple of Emmaus. Lasst uns nicht wie die Jünger von Emmaus sein. They were trying to figure him out in the flesh and therefore they didn't even see or recognize him. Sie versuchten ihn im Fleisch zu erkennen und deshalb haben sie ihn noch nicht einmal gesehen oder erkannt. Jesus, we need to see the real you. Jesus, wir müssen dein wahres Wesen sehen. Every day. Jeden Tag. Guys, thank you. Leute, danke. Gracie came home in the middle of the night. Gracie kam mitten in der Nacht nach Hause. So this means? Das heißt, that tomorrow morning there will be prophetic life with Gracie. Dass morgen früh ein prophetisches Live mit Gracie sein wird. So stay connected. Also bleibt dran. She'll be back with us tomorrow. Sie wird morgen wieder bei uns sein. Next week we have 3 lives in the normal. Nächste Woche werden wir 3 Lives haben, ganz normal. Then there'll be a little pause because I have to travel outside of the country. Und dann wird eine kleine Pause sein, weil ich außerhalb des Landes reisen muss. Thank you guys for always being here with us. Thank you for being kind to us. Thank you for supporting us. Danke Leute, dass ihr immer hier mit uns seid. Danke, dass ihr nett zu uns seid. Danke, dass ihr uns unterstützt. Let's passionately follow Jesus, not for what you can get for him. Lasst uns Jesus leidenschaftlich nachfolgen, nicht wegen dem, was wir von ihm bekommen können. Let's trust him, not saying I need one more miracle, then I believe. Let's just trust him. Lasst uns ihm vertrauen und nicht sagen, ich brauche noch ein weiteres Wunder, dann glaube ich dir. Lasst uns ihm einfach vertrauen. Let's always have this deep desire that he really confronts our hearts that we don't see. Und dann lasst uns immer dieses tiefe Verlangen danach haben, dass er immer die Dinge in unserem Herzen konfrontiert, die wir nicht sehen. I'll see you guys soon. Wir sehen uns bald.